Und so blieb Ill bei uns. Hätten wir ihn wirklich zurückgehalten? Tja, wer kann das sagen? Auf jeden Fall seine Furcht tat, was wir vielleicht getan hätten. So kehrte er nach Hause zurück, ohne noch mit jemandem ein Wort zu sprechen, und schloss sich ein. Und wir? Wir machten Schulden, immer größere Schulden. Es ging plötzlich leicht, Geld aufzunehmen. Aber wir machten es nicht, um Ill zu ermorden. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das war eben das Teuflische. Ja. Wir hatten immer noch das Gefühl, es lasse sich alles arrangieren. Die alte Dame auf ihrem Balkon lasse mit sich reden. Die Kränze, die täglich hereingeschwemmt kamen in unser Städtchen, seien nur ein Spleen ohne Bedeutung. Und so feierten wir denn auch die Heirat Claire Zachanassians mit ihrem, mit ihrem achten Gatten, oder war es schon ihr neunter? Ja, der neunte. Also, wir feierten die Heirat Claire Zachanassians mit ihrem neunten Gatten aufs Festlichste. Ja, ich durfte sogar mit dem gemischten Chor einen Festchoral aufführen. Nie hatte ich ein mondäneres Publikum gesehen. Die politische Welt, die Finanzwelt, die Filmwelt. Und das ist der Herzog und die Herzogin, der Fürst und die Fürstin, die ganze Bagage war zugegen. Es war, wie wenn das Glück Güllens von all den Geldgötzen dieser Welt, von all den großen Filmkokotten und Ölhalbgöttern aus der Taufe gehoben würde. Der Glanz dieser Hochzeit blendete mich. Ja. Und wie ich mit dem Arzt die alte Dame nach der Hochzeit besuchte, wie sie in ihrem Brautkleid von Dior in der Peterschen Scheune saß, am einstigen Ort ihrer Liebe, glaubte ich, hatte ich die Hoffnung, das Schicksal unseres armen Güllen doch noch ins Anständige, Humane wenden, kurz einen Kompromiss schließen zu können, Geld und Ehre behalten zu können. Uns gelang es nicht. Wohl denen, denen es gelingt. Prosit, meine Damen und Herren. Wir kommen in der Angelegenheit des Herrn Ill. Oh, ist er gestorben? Gnädige Frau! Wir haben schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Was wollt ihr denn? Die Güllener haben sich leider, leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Verschuldet? Hoffnungslos. Trotz der Prinzipien? Wir sind nur Menschen. Und müssen jetzt unsere Schulden bezahlen. Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Zachanassian, versetzen Sie sich in unsere traurige Lage. Seit 2 Jahrzehnten pflanze ich in dieser verarmten Gemeinde die zarten Keime der Humanität. Rumpelt der Stadtarzt zu den tuberkulösen und rachitischen Patienten mit seinem alten Mercedes. Gewiss, gewiss. Wir harten aus all die endlosen Jahre, weil es eine Hoffnung gibt. Die Hoffnung, dass die alte Größe Güllens auferstehe, dass die Möglichkeit aufs Neue begriffen werde, die unsere Heimaterde in so verschwenderischer Hülle und Fülle birgt. Öl liegt unter der Niederung von Pückenried, Erz unter dem Konradsweiler Wald. Wir sind nicht arm, gnädige Frau, nur vergessen. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge und unsere Wirtschaft, unsere Kultur blüht. Güllen hat etwas zu bieten. Die Platz an der Sonnehütte? Bockmann. Die Wagnerwerke? Kaufen Sie die, sanieren Sie die und Güllen floriert. 100 Millionen sind planvoll, wohlverzinst anzulegen, nicht eine Milliarde zu verschleudern. Ich besitze noch 2 weitere. Lassen Sie uns nicht ein Leben lang vergeblich geharrt haben. Wir bitten um kein Almosen, wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Das Geschäft wäre nicht schlecht. Madame. Nur, ich kann die Wagner-Werke nicht kaufen, weil sie mir schon gehören. Ihnen? Und Bockmann? Die Platz an der Sonnehütte? Gehören mir ebenfalls. Die Fabriken, die Niederung vom Pückenried, das Städtchen, Straße um Straße, Haus für Haus. Ließ den Plunder aufkaufen durch meine Agenten. Die Betriebe stilllegen. Das ist doch ungeheuerlich. Es war Winter, einst, als ich dieses Städtchen verließ. Hochschwanger. Einwohner grinsten mir nach. Frierend saß ich im D-Zug nach Hamburg. Da beschloss ich, zurückzukommen. Einmal. Nun bin ich da. Nun stelle ich die Bedingung, diktiere das Geschäft. Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Sie verlangen absolute Gerechtigkeit wie eine Heldin der Antike. Frau Zachanassia, lassen Sie den unheilvollen Gedanken der Rache fallen. Helfen Sie armen, schwachen, aber rechtschaffenen Leuten. Ringen Sie sich zur reinen Menschlichkeit durch. Die Menschlichkeit, meine Herren, ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten. Will er mittanzen? Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt. Und ich zahle. Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche. Mein Gott, was sollen wir tun? Was uns das Gewissen vorschreibt, Dr. Nüßlin.